Erster an diesem Tag verließ Jesus sein Haus und setzte sich an den See. Zweiter viele Menschen versammelten sich bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte, während die ganze Menge am Ufer stand. Dritter er sprach vieles zu ihnen in Gleichnissen und sagte, ein Sämann ging hinaus, um Samen zu säen. Vierter als er säte, fiel ein Teil des Samens auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen ihn auf. Fünfter anderer Samen fiel auf steinigen Boden, wo nicht viel Erde war, er ging schnell auf, weil die Erde nicht tief war. Sechster doch als die Sonne aufging, wurde er verbrannt und verdorrte, weil er keine Wurzel hatte. Siebter wieder anderer Samen fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten ihn. Achter aber ein Teil des Samens fiel auf guten Boden und brachte Frucht, einiges hundertfach, anderes 60-fach und wieder anderes 30-fach. Neunter wer Ohren hat, der soll hören. Zehnter dann kamen die Jünger zu ihm und fragten, warum sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? Elfter er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, aber ihnen ist es nicht gegeben. Zwölfter denn wer hat, dem wird mehr gegeben, so dass er Überfluss hat, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Dreizehnter deshalb spreche ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen, aber nicht wirklich sehen, und hören, aber nicht wirklich hören oder verstehen. Vierzehnter so erfüllt sich an ihnen die Prophezeiung des Jesaja, die besagt, ihr werdet hören und doch nichts verstehen, und ihr werdet sehen und doch nichts erkennen. Fünfzehnter denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden, sie hören schwer mit den Ohren und haben ihre Augen geschlossen, damit sie nicht mit den Augen sehen, nicht mit den Ohren hören, nicht mit dem Herzen verstehen und sich nicht bekehren, so dass ich sie heilen könnte. Sechzehnter aber glücklich sind eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Siebzehnter denn ich sage euch wirklich, viele Propheten und gerechte Menschen wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Achtzehnter hört nun die Bedeutung des Gleichnisses vom Sämann. Neunzehnter wenn jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Das ist der Samen, der auf den Weg gesät wurde. Zwanzigster der Samen, der auf steinigen Boden gesät wurde, ist der, der das Wort hört und es sofort mit Freude annimmt. Einundzwanzigster doch er hat keine Wurzel in sich, sondern ist nur für kurze Zeit dabei, wenn aber Schwierigkeiten oder Verfolgung wegen des Wortes kommen, gibt er sofort auf. Zweiundzwanzigster der Samen, der unter die Dornen gesät wurde, ist der, der das Wort hört, aber die Sorgen dieser Welt und die Verführung des Reichtums ersticken das Wort, so dass es keine Frucht bringt. 23. der Samen aber, der auf guten Boden gesät wurde, ist der, der das Wort hört und versteht, dieser bringt Frucht, der eine hundertfach, der andere 60-fach, der andere 30-fach. 24. ein anderes Gleichnis erzählte er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. 25. während die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging dann weg. 26. als die Saat wuchs und Frucht trug, zeigte sich auch das Unkraut. 27. da kamen die Knechte des Hausherrn und sagten zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? 28. er antwortete ihnen, das hat ein Feind getan. Die Knechte fragten ihn, sollen wir hingehen und es ausreißen? 29. er sagte, nein, damit ihr beim Ausreißen des Unkrauts nicht auch den Weizen mit ausreißt. 30. lasst beides zusammen bis zur Ernte wachsen. Zur Erntezeit werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. 31. ein anderes Gleichnis erzählte er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mann nahm und auf seinen Acker säte. 32. Obwohl es der kleinste aller Samen ist, wird es, wenn es wächst, größer als die Kräuter und zu einem Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten können. 33. Ein weiteres Gleichnis sagte er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mischte, bis der ganze Teig durchsäuert war. 34. All dies sprach Jesus in Gleichnissen zu den Menschenmengen, und ohne Gleichnis sprach er nicht zu ihnen. 35. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde, ich werde meinen Mund mit Gleichnissen öffnen, ich werde Dinge verkünden, die seit der Schöpfung verborgen waren. 36. Danach entließ er die Menschenmengen und ging ins Haus. Seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. 37. Er antwortete: Der, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. 38. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reiches, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. 39. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt, und die Schnitter sind Engel. 40. Wie nun das Unkraut gesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es am Ende der Welt sein. 41. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Dinge sammeln, die zum Bösen verführen, und alle, die Unrecht tun. 42. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. 43. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der soll hören. 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der in einem Acker verborgen war. Ein Mann fand ihn und versteckte ihn wieder, vor Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. 45. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 46. Als er eine sehr wertvolle Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. 47. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische aller Art fing. 48. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. 49. So wird es am Ende der Welt sein, die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten trennen. 50. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. 51. Jesus fragte sie: Habt ihr das alles verstanden? Sie sagten zu ihm: Ja. 52. Er sagte zu ihnen: Deshalb gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Himmelreich geschult ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. 53. Als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, verließ er diesen Ort. 54. Er kam in seine Heimatstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie erstaunt waren und sagten: Woher hat dieser Mann diese Weisheit und diese Wunder? 55. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria, und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? 56. Und sind nicht alle seine Schwestern bei uns? Woher hat er dann all das? 57. Und sie nahmen Anstoß an ihm. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ein Prophet wird nirgends so wenig geachtet wie in seiner Heimatstadt und in seinem eigenen Haus. 58. Und er tat dort nicht viele Wunder, weil sie keinen Glauben hatten.